WDR 5 Doc 5, das Feature. Wir haben eine Flotte von gut 40.000 Fahrzeugen, die wir jeden Tag unseren Kunden anbieten, in über 550 Stationen bundesweit. Ein Grund, warum die Autohersteller mit uns zusammenarbeiten, ist das, was Hersteller und wir die bezahlte Probefahrt nennen. Zwischen 9 und 10, 11 Uhr haben wir 250 bis 300 Vermietungen und dementsprechend haben wir auch pro Tag dann diese Spitzenwerte, ne? Also bis zu 1.000 Fahrzeuge, die dann hier auf einem Schlag fahren. Palma ist ein Flugplatz, der über 20 Millionen Visitors hat im Jahr. Also ist ein gewaltiges Geschäft und eine sehr komplizierte Frage. Ne? Die Autovermieter sind ein wichtiger Absatzträger von Automobilherstellern. Wir kaufen und verkaufen im Jahr etwa 130.000 Mietwagen. Das gesamte Vermietgeschäft in diesem Jahr wird ungefähr 45.000 Fahrzeuge betragen. Damit macht das ca. 15% unserer Gesamtzulassungen aus. Dispositio heißt ja wirklich verschieben, verteilen. Wir sehen zu, dass die richtigen Autos zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Autoschieber. Das Geschäft mit den Mietwagen. Ein Feature von Frank Wörner. Der Düsseldorfer Flughafen. Wer hier landet, kommt automatisch an den Schaltern der Autovermieter vorbei. Oft gibt es lange Schlangen, dann nämlich, wenn gleich mehrere Maschinen auf einmal angekommen sind. Guten Tag, haben Sie eine Reservierung? So, für Sie ist oben im Parkhaus, im Mietwagenparkhaus im VIP-Büro schon alles vorbereitet. Sie können direkt hochgehen. Stammkunden werden bei Europcar direkt ins Parkhaus geschickt. Da zeigen Sie nur kurz Ihren Führerschein vor, bekommen den Schlüssel für den reservierten Mietwagen in die Hand gedrückt und können losfahren. Mehr haben die meisten Kunden mit ihren Autovermietern nichts zu tun. Reservieren, abholen, bezahlen und natürlich zurückbringen. Das war's. Von der Hektik hinter den Kulissen bekommen Sie nichts mit. Und auch nicht davon, wie schwierig es manchmal ist, einfach nur genügend Autos für alle Kunden zusammenzubekommen. Im Parkhaus ist es ruhig, kurz vor der Mittagszeit. 20, vielleicht 30 Autos stehen auf dem Parkdeck, das Europcar reserviert hat. Platz wäre locker für 10-mal so viele. Das Parkhaus sieht jetzt natürlich um die Uhrzeit ein bisschen entleert aus. Das war heute Morgen noch pickepacke voll. Selbst in der 6. Etage standen noch Fahrzeuge. Und jetzt sind die alle, unsere Firmenkunden und Privatkunden, zufrieden, ja, aus dem Parkhaus gerade rausgefahren. Deswegen ist das jetzt ein bisschen geleert. Hier auf die Etage gehen so zwischen 320 und 340 Fahrzeuge. Thomas Vogler ist bei Europcar unter anderem für die deutschen Flughäfen zuständig. Manchmal, so erzählt Vogler, gehen allein bei Europcar am Düsseldorfer Flughafen mehr als 1.000 Autos raus, an einem Tag. Und fast genauso viele werden auch wieder abgegeben, ebenfalls in der 3. Etage des Mietwagenparkhauses. War alles in Ordnung im Fahrzeug? Alles in Ordnung. Wunderbar. Brauchen Sie noch eine Rückgabebestätigung? Nein. Ansonsten ist alles in Ordnung. Alles klar. Gucken wir uns erstmal den Wagen jetzt mal an. Daniel Barko ist einer der Checker im Parkhaus. So nennen sie die Mitarbeiter, die die Autos nach Ende der Mietzeit zurücknehmen. Außen scheint er sauber zu sein. Ist nicht so dreckig. Er muss aber trotzdem zur Wäsche. Haben Sie alles rausgenommen? Handy, Portemonnaie? Alles, was wichtig ist? Alles klar. Schönen Tag noch. So, da sitzen wir uns im Fahrzeug rein. So, innen ist ja sauber. Da machen wir einfach leichter. Also nichts. Tank hat er vollgetankt. Der Herr hat das auch gesagt. Da gucken wir, wie viele Kilometer er gefahren ist. Früher waren es 15.795 Kilometer, jetzt sind es 16.239. Das ist alles. Da sind wir dann auch fertig mit dem Check-in. Ein Fahrer wird den Wagen gleich abholen und ins Erdgeschoss bringen, das Herzstück des Mietwagenparkhauses. Kunden verirren sich hierhin praktisch nie. Sie gehen oder fahren meist direkt auf das Parkdeck ihres Vermieters. Jeder der Großen hat seine eigene Etage reserviert. Sixt, der deutsche Marktführer, sogar gleich zwei. Ganz unten im Erdgeschoss treffen sich aber dann doch alle Fahrzeuge wieder. Jetzt hier sind wir im Zentrum praktisch. Hier sehen wir drei Waschstraßen nebeneinander. Und jeder Kunde hat natürlich einen Anspruch darauf, wieder ein top gepflegtes, neuwertiges Fahrzeug dazu bekommen. Und hier sehen wir jetzt eben, wie das stattfindet. In der Spitze schafft jeder der drei Waschstraßen 80 Autos pro Stunde, sagt Thomas Vogler. Macht insgesamt 240 Mietwagen, die hier gewaschen, von innen gereinigt und durchgecheckt werden. Pro Stunde. Die Waschanlagen teilen sich die Autovermieter. Genauso die Tankstelle, die es ebenfalls im Erdgeschoss des Parkhauses gibt. Auch die ist ausschließlich dafür gedacht, Mietwagen aufzutanken. Und auch den Platz für die Autotransporter müssen sich die Vermieter teilen. Unten im Erdgeschoss des Parkhauses stehen die Autotransporter Schlange. Jeder beladen mit 8, 9 Autos. Neuwagen. Hier ist jetzt der Transporter-Abladeplatz. Also hier kommen von allen Autovermietern die Neuwagen, die Mietwagen an, werden hier abgeladen und werden dann auch praktisch hier aufbereitet, werden nochmal technisch kontrolliert und werden dann auf die jeweilige Etage gefahren. Und treten von da aus bald ihre erste Reise an. Der Düsseldorfer Flughafen ist auslaufend, so heißt es im Jargon der Autovermieter. Damit meinen sie, dass an einer Station mehr Autos vermietet, als später wieder abgegeben werden. Per Einwegmiete landen diese Autos an anderen Stationen. So verteilen sie sich nach und nach übers Land. In Düsseldorf werden deshalb viele Neuwagen in die Flotte eingesteuert. Manchmal sind es mehr als 150 an einem Tag, nur bei Europcar. Dazu kommen dann noch die Neuwagen der anderen Vermieter. Ein gigantischer Verschiebebahnhof. So ein Mietwagen kommt viel rum. Wo er überall landet, was er erlebt, jedes Auto hat seine eigene Geschichte. Vielleicht hat ja alles so angefangen. 8. Februar 2012, Wolfsburg. Ein schwarzer, fünftüriger VW Golf verlässt die Produktionshalle und wird per LKW nach Lüdersfeld bei Hannover gebracht. 9. Februar 2012, Lüdersfeld bei Hannover. Der Dienstleister rüstet das Fahrzeug vor Ort komplett aus. Mit Firmenaufkleber, Bordbuch und Zubehör. 10. Februar 2012. Das Fahrzeug bekommt Kennzeichen und Unterlagen. Nun ist es bereit für den Einsatz. 11. Februar 2012. Aktueller Stand 10 Kilometer. Per LKW wird das Fahrzeug in die Europcar-Station Waiblingen bei Stuttgart gebracht. Hier beginnt sein Leben als Mietwagen. Und natürlich könnte es auch ein Opel Astra, Ford Focus, ein Dreier BMW oder eine Mercedes C-Klasse sein. Und der Vermieter könnte genauso gut Sixt, Avis, Hertz oder sonst wie heißen. Eine wichtige Frage treibt alle Autovermieter um. Wie groß muss der Fuhrpark sein? Sind zu wenig Autos in der Flotte, dann müssen Kunden abgewiesen werden. Sind es zu viele Wagen, stehen sie an manchen Tagen sinnlos rum und kosten nur Geld. Und es kommt nicht nur auf die Zahl an, sagt Thomas Vogler. Sie können ja 300 Golf hier stehen haben. Wenn Sie aber zig Familienväter dann vor der Tür stehen, die sagen, ich muss da meinen Hund und meine zwei Kinder und alles noch mit Gepäck. Oder ich habe jetzt einen Kegelclub, der braucht einen 7- oder 9-Sitzer-Bus. Dann muss das Auto auch disponiert werden. Genau diese ganzen Besonderheiten haben die Disponenten auf dem Schirm und stimmen sich mit den Logistikabteilungen in Hamburg und hier in Düsseldorf ab und versuchen dann, das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn das mal so einfach wäre. Schließlich geht es nicht nur um eine Handvoll Fahrzeuge, die da quer durch die Republik verschoben werden. Wir haben insgesamt 40.000 Fahrzeuge, aufgeteilt auf PKW und LKW. Hier sprechen wir über ca. 20 Hersteller, 140 Modelle. Sagt Tim Ohler. Zusammen mit seinem Team koordiniert er von einem Bürogebäude an der Tankstätte Landstraße in Hamburg, dem Hauptsitz von Europcar in Deutschland, die Flotte des zweitgrößten deutschen Autovermieters. Es ist so, dass wir Bedarf feststellen anhand von Messen, die stattfinden, anhand von Feiertagen, die stattfinden. Aber natürlich dann auch, weil wir sehr businesslastig sind als Autovermieter, zu sagen, wann reist denn der Geschäftskunde? Und das ist natürlich in so Geschäftsmonaten wie im Juni der Fall, wie im September der Fall. Dafür ist die Flotte eingekauft und da ist der Bedarf sehr, sehr hoch dementsprechend. Das heißt, wir gucken dann Woche für Woche, wie viele Fahrzeuge benötigen wir. Und die werden wir dann entsprechend dann auch zulassen und in unsere Flotte dann aufnehmen. So kommt es, dass die Zahl der Fahrzeuge im Jahresverlauf durchaus um mehrere Tausend oder sogar 10.000 schwankt, je nachdem, wie viele Autos gerade gebraucht werden. Denn eins ist klar, ungenutzt rumstehen dürfen die Autos nicht. Das ist ähnlich wie bei Fluggesellschaften. Möglichst viele Sitzplätze im Flieger müssen belegt sein, damit die Airline Geld verdient. Ja, man kann es durchaus mit einer Airline vergleichen, denn wir haben ähnliche Themen, speziell im Yield-Management und im Preismanagement. Wir müssen uns permanent um fluktuierende Preise kümmern und müssen uns ständig um die Auslastung unserer Flotte kümmern. Detlef Petsch, Vorstandsmitglied bei Deutschlands führendem Autovermieter Sixt. Vom Yield-Management hört man immer wieder bei den Autovermietern. Auf Deutsch lässt sich Yield-Management mit Ertragsmanagement übersetzen. Im Wesentlichen geht es darum, bei einer begrenzten Kapazität über den Preis die Auslastung zu steuern und mit der vorhandenen Kapazität einen möglichst großen Gewinn zu erwirtschaften. Bei vielen Fluggesellschaften steigt zum Beispiel der Preis für eine Reise, je weniger Plätze in einer Maschine noch frei sind. Umgekehrt kann der Preis auch fallen, wenn die Plätze nicht weggehen. Ähnlich funktioniert das bei Hotels und seit einigen Jahren eben auch bei den Autovermietern. So versuchen die Vermieter mit ihrem Geschäft möglichst viel Gewinn zu machen. Das klappt allerdings nicht immer. Besonders deutlich hat sich das 2009 in der Finanzkrise gezeigt, die allen Autovermietern schwer zu schaffen gemacht hat. Das Wesentliche war, dass die Geschäftsreisendenanzahlen deutlich rückläufig waren und wir unseren Fuhrpark nicht so schnell anpassen konnten, wie es der Nachfragesituation entsprochen hätte. Und wenn die Kunden wegbleiben, kostet das einen Autovermieter richtig Geld. Konzernchef Erich Sixt, der das Unternehmen aus Pullach bei München inzwischen in dritter Generation führt, hat das in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus mal konkret beziffert. 1% mehr Auslastung unserer Autos bedeutet 4 Millionen Euro mehr Ertrag. Das Geschäft mit den Mietwagen, ein Millionenspiel. Allein Sixt, die Nummer 1 auf dem deutschen Markt, hat im vergangenen Jahr mit dem Vermieten von Autos 120 Millionen Euro Gewinn gemacht. Wohlgemerkt, Gewinn. Die Kosten sind dabei schon abgerechnet. Allein die Autos, die Sixt vergangenes Jahr neu in seine Flotte eingesteuert und dann vermietet hat, kamen zusammengenommen auf einen Wert von mehr als 4 Milliarden Euro. Insgesamt 130.000 Autos kauft Sixt jedes Jahr, um sie dann ein halbes Jahr zu nutzen und anschließend wieder zu verkaufen. Rechnet man nun noch die Autos der anderen großen Vermieter, Europcar, Avis und Hertz, und einer ganzen Reihe kleinerer Anbieter hinzu, kommt man auf eine Summe von gut 320.000 Mietwagen, die im vergangenen Jahr neu zugelassen wurden. Mehr als jeder 10. Neuwagen, der 2011 in Deutschland auf die Straße kam, war also ein Mietwagen. Bis 21. Februar 2012, Waiblingen. Kilometerstand 250. Viermal wird der Golf vermietet, immer nur für kurze Strecken. Am 22. Februar bringt ein Mieter den Wagen mit einem kaputten Stoßfänger zurück. Das Auto wird zur Reparatur in die Werkstatt gebracht. 24. Februar 2012, Waiblingen. Kilometerstand 350. Das Auto ist zurück aus der Werkstatt. Bis zum 3. Mai wird es immer wieder vermietet, insgesamt 16 Mal. Von Waiblingen geht es über Göppingen und Stuttgart ins 20 Kilometer entfernte Sindelfingen. 3. Mai 2012, Sindelfingen. Kilometerstand 5280. Der letzte Mieter hat im Parkhaus einen Pfeiler gerammt. Die Beifahrertür ist verkratzt. Das Auto muss wieder in die Werkstatt. Der Mietwagenmarkt, ein Milliardengeschäft. Insgesamt gibt es gut 2,5 Milliarden Euro zu verteilen. Auf diesen Wert summierten sich zuletzt die Umsätze der deutschen Autovermieter. Den größten Marktanteil in Deutschland hat Sixt mit knapp 32%. Klare Nummer 2 ist Europcar mit knapp 27%. Es folgen Avis mit 15% und Hertz mit 11%. Den restlichen Markt teilt sich eine Vielzahl kleinerer Anbieter. Einer dieser kleineren Anbieter sitzt am Rhein in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Hubert Terstappen. Ich bin der Geschäftsführer der Terstappen Autovermietung mit Hauptsitz in Duisburg. Ich habe 1987 den Grundstock von meinen Eltern übernommen. Da hatten wir 7 Fahrzeuge und 2 Mitarbeiter. Heute beschäftigen wir knapp 600 Mitarbeiter und haben einen Fuhrpark von rund 4000 Fahrzeugen. Die Hauptverwaltung von Terstappen ist in einem Bürogebäude in einem Industriegebiet von Duisburg untergebracht. Wir sind jetzt hier bei uns in der Eingangshalle, wo wir hier die Kunden und Lieferanten, wenn sie in die Hauptverwaltung kommen, bedienen. Wir sind aktuell hier mit 42 Mitarbeitern mit unterschiedlichen Aufgaben, unter anderem auch das Callcenter, was wir hier in der Hauptverwaltung haben. Ich glaube, da können wir ja mal einen Blick reinwerfen, wenn Sie wollen, dann gehen wir einfach mal hin. Ich darf mal vorgehen. Gut, hier sitzen unsere Mitarbeiter und nehmen die eingehenden Gespräche entgegen. Dort werden sofort dann Angebote erstellt und die Reservierung ins System eingegeben, wenn der Kunde sich dafür uns entscheidet. Im Callcenter hat jeder seinen festen Platz. Bis zu 16 Mitarbeiter können gleichzeitig Reservierungen entgegennehmen oder Kundenfragen beantworten. Der Chef selber hat sein Büro eine Etage höher. Hier laufen die Fäden seiner Autovermietung zusammen. Richtig heiß wird es, wenn ein Autohersteller anruft und kurzfristig noch ein paar hundert Autos loswerden will. Das ist bei uns in der Branche das sogenannte Spotgeschäft. Da ruft dann in der Tat der eine oder andere Hersteller an und möchte gerne noch Fahrzeuge in einem bestimmten Zeitraum absetzen. Das hat aber mehr was mit Marktanteilen an der Stelle zu tun, als mit Verkauf von Fahrzeugen, die unbedingt jetzt weg müssen. Es kann auch schon mal passieren, dass ein bestimmtes Modell zwar bei den Mietern beliebt ist, aber erst in einem Jahr geliefert werden kann. Dann muss der Vermieter auf das Modell eines anderen Herstellers ausweichen. Und auch andere Fragen stellen sich. Zum Beispiel, gibt es ein neues Modell? Wie sind die Lieferzeiten? Wie viel Volumen bekommen wir überhaupt von dem Hersteller in den einzelnen Modell rein? Und da ist dann immer im September auf der IAA das Einreichen einer Wunschliste bei den jeweiligen Herstellern. Und dann sind wir im Januar, Februar irgendwie so weit. Und dann wissen wir, was der Hersteller uns liefern kann und will. Und daraus versuchen wir dann, das optimale Mix für unseren Kunden zu machen. Also das kann dann mal mehr VW-lastig sein, ist dann vielleicht aber auch mal mehr Opel-lastig. Das hat eben auch gerade ganz, ganz viel mit den Absatzstrategien der Hersteller zu tun. Egal wie, Terstappen muss mit seiner Autovermietung Geld verdienen. Davor steht aber erstmal eine dicke Investition. Schließlich müssen die Autos erst gekauft werden, bevor sie vermietet werden können. Und was so ein Auto kostet, kann man sich grob vorstellen. Im Durchschnitt über alle Klassen liegt der Preis in der Branche irgendwo zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Denn die Vermieter müssen Fahrzeuge in allen Klassen im Programm haben. Vom Kleinstwagen bis zur Luxuslimousine. Das erwarten die Kunden so, auch bei kleineren Anbietern. Naja, so klein ist Terstappen nun auch nicht, jedenfalls nicht mehr. Der Chef selbst siedelt sein Unternehmen unter den 10 größten deutschen Autovermietern an. Immerhin ist die Firma nicht mehr nur in Duisburg und auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen vertreten, selbst wenn hier immer noch der Schwerpunkt des Geschäfts liegt. Insgesamt hat Terstappen in Deutschland 37 Stationen, 6 davon an den größten Flughäfen. Das hilft dem Großen unter den Kleinen, bekannter zu werden. 4. Mai 2012, Sindelfingen. Kilometerstand 5310. Der Golf ist zurück aus der Werkstatt und kann wieder vermietet werden. Von Sindelfingen geht es 20 Kilometer weiter nach Herrenberg. Dort wird der Wagen 4-mal vermietet. 15. Mai, Herrenberg. Kilometerstand 7300. Das Auto wird in Freiburg gebraucht. Ein Mitarbeiter des Autovermieters fährt den Wagen dorthin. Buen día. Quería saber si tiene el coche disponible para hoy. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de coche querría? Der Flughafen von Palma de Mallorca. Um die 10 Millionen Passagiere starten hier jedes Jahr in ihren Urlaub auf der Mittelmeerinsel. Gut ein Drittel kommt aus Deutschland. Pauschaltouristen werden mit Bussen abgeholt. Einige fahren auf eigene Faust mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxis. Und sehr, sehr viele weitere leihen sich ein Auto. Mallorca, die Insel der Mietwagen. Es geht schon am Flughafen los. Noch im Sicherheitsbereich empfangen die Vermieter ihre Kunden. Gerade jetzt, in der Hochsaison, bilden sich schnell lange Schlangen vor den Schaltern der Autovermieter mit entsprechenden Wartezeiten. Das kann vielleicht von 5 Minuten sein zu einer Stunde. Es ist nur mal so in Balearen, ne? Wir haben eine Menge von Touristen hier im Sommer und dann alle kommen gleich an. Wenn eine Verspätung ist, wir kriegen das alles hier bei der Autovermieter. Seema Bird, Chef des Autovermieters Gessmann Rent-A-Car, auf den Balearen der Lizenznehmer von Hertz. Insgesamt hat Hertz auf den Balearen etwa 4.800 Autos. Der größte Teil des Geschäfts spielt sich aber auf Mallorca ab, und zwar am Flughafen von Palma. Palme ist über 50% von unserem ganzen Geschäft in Balearen. Also sehr wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig. Palme ist ein Flugplatz, der über 20 Millionen Visitors hat im Jahr. Also ist ein gewaltiges Geschäft. Und eine sehr komplizierte vor allem. Ne? Kompliziert ist das Geschäft allein schon, weil die Urlauber aus unterschiedlichen Ländern kommen und verschiedenste Ansprüche haben. Das größte Problem sind aber die starken saisonalen Schwankungen. Im Winter ist die Insel wie ausgestorben, im Sommer platzt sie aus allen Nähten. So wie in Kanaren, wenn du immer Sonne hast, ist doch egal. Du hast immer Sonne, das ganze Jahr durch, hast du immer den 3000 Autos, jeden Tag das ganze Jahr. Weil wir diese Seasonality haben, weil wir Sonne im Sommer haben, wir haben gerne im Winter. Dadurch, klar, keiner hat Interesse an Autos zu mieten im Winter. Wie viele Autos der Vermieter kauft, ist jedes Jahr anders. Mal sind es 2000, mal 3000, mal auch 4000. In der Regel werden sie eine Saison lang vermietet und dann verkauft. Vor allem ins Ausland. Mallorca würde sonst überlaufen vor Mietwagen. Etwa 40.000 bis 50.000 Mietwagen sind auf der Insel unterwegs. Ungefähr jedes zehnte Auto gehört einem professionellen Verleiher. Bei den Neuzulassungen ist es noch extremer. Zeitweise war jeder vierte Neuwagen auf der Insel ein Mietauto. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Seit die Finanzkrise Spanien erfasst hat, ist es für die Vermieter nicht mehr so leicht, an Autos zu kommen. Früher war das möglich. Wir haben so viele Autos bekommen, wie wir wollen. Aber jetzt nicht mehr. Die Banken, irgendeiner muss die Autos finanzieren. Wir müssen Versicherungen haben, Transportkosten und. Und das ist auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Mallorca, ein extremer Markt für Autovermieter. Die Konkurrenz ist hart, die Preise sind entsprechend niedrig. Teilweise kostet ein Kleinwagen weniger als 20 Euro am Tag, Vollkasko und freier Kilometer inklusive. Selbst für eine Woche zahlen Kunden in der Nebensaison teilweise unter 50 Euro. Die Quittung bekommen sie oft später, etwa wenn sie über 100 Euro für die erste Tankfüllung zahlen sollen. Normalerweise mietet der Kunde ein Auto mit vollem Tank und gibt es auch mit vollem Tank wieder ab. So ist es in Deutschland üblich. Auf Mallorca lassen sich viele Vermieter die erste Tankfüllung bezahlen. Dazu kommt häufig noch eine Servicepauschale, sodass selbst für einen Kleinwagen oft 70, 80 oder sogar über 100 Euro fällig werden. Dafür darf der Kunde den Wagen dann mit leerem Tank zurückgeben. Die Vermieter verkaufen das als besonderen Service. Kein lästiges Tanken vor der Rückgabe des Autos und dadurch eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Dass sie daran gutes Geld verdienen, allein schon, weil immer ein Rest Benzin im Tank bleibt, verschweigen sie. Aber so ist das Geschäft nun mal. Dazu kommt eine ganze Reihe von zusätzlichen Versicherungen, die den Kunden vor Ort verkauft werden. Denn Vollkasko ist auf Mallorca nicht gleich Vollkasko. Also da empfehle ich Ihnen unser rundum sorglos All-Risk-Spezial. Ja, und damit ist dann wirklich alles abgedeckt? Na, selbstverständlich. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Also Glasschäden oder wenn was im Unterboden kaputt ist, die Türen auch nicht, Reifen sind ausgenommen, Antenne, Scheibenwischer, Innenraum ja generell, Kupplung, Bremse, Blinker, Radkappen, Motorhaube, keine Kratzer, wollen auch nicht. Also, ich weiß nicht. Normalerweise sollte eine Vollkaskoversicherung alle Schäden abdecken. In den letzten Jahren sind aber immer mehr Ausnahmen dazugekommen. Schäden am Unterboden werden etwa nicht mehr ersetzt. Dach und Reifen sind ausgenommen, Glasschäden sowieso. Seit kurzem auch Defekte an der Kupplung. Aber natürlich gibt es für all das eine Zusatzversicherung gegen Aufpreis. Diese Geschäftspolitik wirft ein schlechtes Licht auf die Branche, meint auch Seema Bird. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, die wirklich unser Geschäft und unser Image ein bisschen schlecht macht. Bei Hertz und die Internationals in allgemein, wir machen das nicht. Wir können das nicht machen. Wir wissen nicht, wer da ist. Wir wollen das Geld von der Autovermietung haben. Wir wollen den Leuten nicht über das Ohr hauen, wegen 20 Pfennig zum Schluss haben und jemand am Rumschreien ist, weil ihr meint, wir sind Banditos. Nein. Service ist entscheidend, damit die Kunden wiederkommen. Darauf lege auch Hertz Wert als Lizenzgeber. Bei unzufriedenen Kunden gäbe es Probleme mit dem Konzern, sagt Bird. Er könne es sich daher nicht leisten, die Kunden zu verprellen. Etwa 50 Kilometer südwestlich von Palma liegt Colonia Sant Jordi. Knapp 3000 Menschen wohnen hier, Urlauber nicht mitgezählt. Und es kommen viele Urlauber. Unter anderem deshalb, weil Colonia Sant Jordi direkt am Naturstrand Estrenc liegt, der als einer der schönsten und naturbelassensten Strände Mallorcas gilt. ein altes Fischerdorf, das heute wie viele Orte auf der Insel vom Tourismus lebt. Vor einem beigefarbenen Gebäude im Zentrum, wie man sie häufig hier auf Mallorca sieht, wehen die Fahnen von Autos Colonia, einer kleinen lokalen Autovermietung mit deutscher Führung. Hartwig Schöpel leitet das Geschäft von Autos Colonia. Vor 10 Jahren hat der Hamburger Deutschland den Rücken gekehrt, um auf Mallorca ins Vermietgeschäft einzusteigen. Die Firma selber existiert schon seit 30 Jahren. Schöpel hat sie von mallorquinischen Freunden übernommen, die damals, wie viele Spanier, das große Geld im Immobiliengeschäft witterten und deshalb die vermeintlich weniger lukrative Autovermietung verkauften. Vor 10 Jahren, als wir angefangen hatten, hatte Autos Colonia 30 Autos. Jetzt sind wir in diesem Jahr bei 190 angekommen. In diesem Jahr habe ich gesagt, stopp, nicht mehr als im letzten Jahr, wegen der Wirtschaftskrise. Bei Autos Colonia läuft einiges anders als bei den großen Vermietern auf Mallorca. Bei denen bleiben die Mietwagen normalerweise nur eine Saison in der Flotte. Autos Colonia kauft die Fahrzeuge dagegen für 3 bis 4 Jahre. Bei regelmäßiger Pflege ist das kein Problem, sagt Hartwig Schöpel. Wir sind in der Werkstatt von Autos Colonia, wo die Autos von unserer Autovermietung gewartet und gepflegt werden. Das heißt, die tägliche Pflege von den Autos, die zurückkommen, Autowäsche, jedes Auto, was zurückkommt, wird technisch überprüft, Luft wird gemessen, Batteriestand wird gemessen, ob genügend Wasser drin ist. Das ist das tägliche und das Saugen und Saubermachen. Dazu kommen Reparaturen, Ölwechsel, Reifenwechsel und was sonst noch so anfällt in einem Autoleben, das bei der kleinen mallorquinischen Vermietung etwa 80 bis 100.000 Kilometer dauert. All diese Arbeiten machen Mitarbeiter von Autos Colonia selbst. Das rechnet sich eher, als die Autos jede Saison zu verkaufen und neue anzuschaffen, sagt Schöpel. Zumal man relativ junge Gebrauchtwagen in Spanien durch die Wirtschaftskrise praktisch nicht mehr los wird. Ein Auto, was 4 Jahre alt ist, das verkaufen Sie für 1.500 bis 2.000 Euro. Das wollen dann die Familien haben. Das können Sie auch bezahlen. Das ist mit ein Grund, warum wir nicht ein Auto nach 1 oder 2 Jahre verkaufen können, weil ich da nicht den Preis bekomme, den ich bekommen müsste, damit sich das wirtschaftlich rechnet. Deswegen sind wir eben auch darauf angewiesen, 4 Jahre die Autos zu halten. Aber da wir diese intensive Autopflege begehen, ist das auch nicht das Problem. Die meisten Kunden seiner Autovermietung seien Stammkunden, erzählt Schöpel. Und die könnten gut damit leben, dass sie nicht nur in fabrikneuen Autos herumfahren. Neue Mieter finden über Mundpropaganda zu Autos Colonia oder über die Zusammenarbeit mit den Hotels am Ort. Auch am Flughafen gibt es Fahrzeuge von Autos Colonia, nur eben nicht an einem Schalter. Fahrer bringen die vorab gebuchten Autos dorthin. Guter Service sei ohnehin der Schlüssel zum Erfolg. Im Wesentlichen die extreme Kundenorientiertheit. Und das muss man leider den Mallorquinern vorwerfen. Diese Kundenorientiertheit, es ist ihnen jahrelang zu einfach gemacht worden. Ich sage immer, die Mallorquiner hätten es am liebsten, wenn die Touristen am Flughafen ankommen, das Geld abgeben und wieder abfliegen. Und deswegen werden auch weitere Anbieter vom Markt verschwinden, glaubt Hartwig Schöpel. Hier vor Ort hat es ursprünglich, als ich angefangen habe, 1, 2, 3, 4, 5 gegeben. 5 gegeben, jetzt gibt's noch 2. Die Wirtschaftskrise dürfte zu einer weiteren Marktbereinigung führen. Da sind sich Hartwig Schöpel vom kleinen Vermieter Autos Colonia und Sima Bird vom Branchenriesen Hertz einig. In den Krisen fliegen die Schwachen weg und die Starken werden hinterher noch stärker und kommen gestärkt aus der Krise hervor. Und dieser Reinigungsprozess, der auch irgendwo erforderlich ist und der hier auch im Gange ist, wird, wie ich hoffe, dazu führen, dass wir nicht Opfer sind, sondern Gewinner. Der ist gerade ein großes Rent-a-Car pleite gegangen. Der war vor 5 Jahren 20.000 Autos. Jetzt hat gar keiner. Und der ist nicht der Letzte. Das kann man bestätigen. Ne? Dieses Geschäft, den Leuten nicht fair zu behandeln, hat keine Zukunft. Gar keine Zukunft. Spanien, ein besonderer Markt für Autovermieter. Auch für den deutschen Anbieter Sixt, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Konzernchef Erich Sixt, der 1969 bei dem Familienunternehmen eingestiegen war, es an die Börse brachte und auch heute noch leitet, hat große Pläne. Er will sein Unternehmen bis 2015 zum europäischen Marktführer machen und den in Hamburg gegründeten Konkurrenten Europcar als Nummer 1 ablösen. Detlef Page aus dem Vorstand von Sixt sieht dafür gute Chancen. Wir können außerhalb Deutschlands noch sehr deutlich wachsen. Der für uns größte Wachstumsmarkt in Europa ist sicherlich Frankreich. Dort investieren wir im Moment sehr viel Geld, auch in Marketing und in Imagebildung, also ähnlich wie wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland getan haben. Zum Marketing von Sixt gehört die inzwischen legendäre Werbung. Zum Beispiel als Sixt vor Jahren der damals frisch gebackenen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel die Haare zu Berge stehen ließ. Der Slogan dazu: Lust auf eine neue Frisur? Mieten Sie sich ein Cabrio. Oder Anfang 2012, während die Affäre um den Bundespräsidenten und Gefälligkeitsdienste seiner Freunde hochkochte, zeigte Sixt in seinen Anzeigen einen breit grinsenden Christian Wulff. Und dazu den Text: Spaß kann man auch ohne reiche Freunde haben. Mit einem Mietwagen von Sixt, auch in Hannover. Nicht allen Prominenten gefiel das. Es gab großen Ärger, juristischen Streit und Aufmerksamkeit. Oskar Lafontaine beispielsweise klagte gegen Sixt und scheiterte schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Andere Promis nahmen sich selbst auf die Schippe, zum Beispiel der 2011 verstorbene Jopi Heesters oder Popsänger Matthias Reim. Als er vor wenigen Jahren mit millionenschweren Schulden kämpfte, textete er seinen Song »Verdammt, ich lieb dich« für Sixt kurzerhand um. Verdammt, ich hab nichts, ich miet bei Sixt. Verdammt, ich brauch nichts, es gibt ja Sixt. Verdammt, ich will wirklich nicht noch mehr Geld verlieren. In Frankreich will der deutsche Vermieter nun aggressiv auftreten. Erste Kostproben gab es im Präsidentschaftswahlkampf 2012. Im Fokus der Kandidat der Linken. Désolé, Monsieur Hollande, en France, on roule à droite. Was übersetzt etwa bedeutet: Entschuldigung, Monsieur Hollande, in Frankreich fährt man rechts. Und an den rechtskonservativen damaligen Amtsinhaber adressiert: Désolé, Monsieur Sarkozy, en France, on se fait doubler par la gauche. Auf Deutsch: Entschuldigung, Monsieur Sarkozy. In Frankreich wird man von links überholt. In Europa ist der Anfang schon länger gemacht. Inzwischen hat Sixt aber auch den Sprung nach Amerika gewagt und in den USA mehrere Stationen eröffnet, im größten Autovermietmarkt der Welt. Ob das Experiment Erfolg hat, muss sich erst noch zeigen. Vorstand Detlef Pätsch: Das an sich ist eine enorme Herausforderung, nämlich sich in den Märkten durchzusetzen und zu wachsen, sodass wir in Europa zum Marktführer werden. Das ist unser erklärtes Ziel. Und in USA zu einem signifikanten Marktteilnehmer. 20. Mai 2012, Freiburg. Kilometerstand 7700. Der Wagen ist mehrfach vermietet worden und wieder zur Station zurückgekommen. Immer nur kurze Touren. Heute holt ihn ein Mieter für eine längere Strecke ab. Eine Einwegmiete nach Berlin. 21. Mai 2012, Berlin-Tegel. Kilometerstand 8750. Vom Flughafen fährt ein Kunde zum Hauptbahnhof. Dort wird das Fahrzeug zweimal vermietet. Einmal für 4 Tage, einmal für eine Woche. 2. Juni 2012, Berlin Hauptbahnhof. Kilometerstand 10.150. Wieder eine Einwegmiete. Diesmal geht es nach Köln. Geld verdienen, das wollen alle Autovermieter. Ob und wie sie dieses Ziel erreichen, unterscheidet sich zum Teil erheblich. Der Sixt-Konzern beispielsweise verdient zwar tatsächlich das meiste Geld immer noch mit der Vermietung. Im vergangenen Jahr machte dieser Bereich 120 Millionen Euro Gewinn. Aber Sixt ist eben auch im Leasinggeschäft aktiv und hat damit zuletzt rund 20 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Leasing ist im Gegensatz zur Miete langfristiger angelegt. Der Kunde behält das Auto in der Regel 3 oder 4 Jahre und kann auch die Ausstattung selbst bestimmen. Bei der Konkurrenz hält man sich mit konkreten Zahlen zurück. Aber auch Europcar-Deutschland-Chef Jan-Peter Ellerbrock macht deutlich: Vermietung ist zwar das Kerngeschäft, aber nicht das einzige Geschäftsfeld. Wir machen heute Fuhrparkmanagement, wir managen Fremdflotten und das ist klug, das zu machen, um eben auch entsprechend sich etwas breiter aufzustellen, allerdings eben auch die Komplexität nicht so weit zu vergrößern. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben 560 Stationen, wir haben Logistiksysteme, wir haben 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation, Logistik, Transport, das ist alles das, was wir können. Es wäre töricht, wenn wir da nicht über das klassische Vermietgeschäft hinaus denken und handeln würden, was wir auch tun. Zumal Europcar, Sixt und wie sie alle heißen, nicht die einzigen sind, die mit dem Vermieten von Autos Geld verdienen. Wer beispielsweise im Internet auf die Suche nach einem Mietwagen geht, findet eine Reihe von Anbietern, die auch im Mietwagengeschäft mitmischen. Es fängt an mit Suchmaschine. Billiger-Mietwagen.de, Deutschlands größter Mietwagenpreisvergleich. Check 24. Online-Mietwagen vergleichen und sparen. Mietwagen-Auskunft.de. Bis zu 50% sparen und im Urlaub flexibel sein. Mietwagen-check.de. Günstige Mietwagen im Preisvergleich. Um nur mal ein paar zu nennen. Sie durchsuchen die Angebote der Mietwagenfirmen und der Vermittler, auch Broker genannt. Auch da gibt es verschiedene. Holiday Autos. Der führende Vermittler für Mietwagen im Rundum-Sorglos-Paket weltweit. Car Del Mar. Günstige Mietwagen im weltweiten Preisvergleich. Sunny Cars. Rent a Smile. Mietwagen einfach buchen. Die Broker wiederum haben selbst keine Autos, sondern arbeiten mit lokalen und internationalen Autovermietern zusammen und vermieten deren Fahrzeuge. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Im Prinzip ist es aber nicht viel anders als bei Hotels, findet Kai Sannwald, Gründer und Geschäftsführer des Münchner Mietwagenbrokers Sunny Cars. Bei einem Reiseveranstalter ist es auch so, der bündelt Hotel, der bündelt eine Flugleistung und offeriert am Ende des Tages halt einen Preis. Das heißt, jetzt auf Mietwagen übertragen, wir haben einen Vermieter, der natürlich Geld bekommt, zwangsläufig. Wir haben einen Vermittler und wir brauchen natürlich auch noch ein paar Mark. Drei Beteiligte verdienen also mit, wenn man im Internet einen Mietwagen bucht. Zum einen der Anbieter der Seite, die Preise vergleicht, er bekommt die Vermittlungsprovision. Dann der Broker, er ist der eigentliche Geschäftspartner des Kunden. Und dann natürlich noch der Vermieter selbst. Wer daran letztlich wie viel verdient, darüber schweigen sich die Beteiligten aus. Und auch ob es sich immer für alle Beteiligten lohnt, darf bezweifelt werden. Gerade wenn man sieht, wie niedrig die Preise für Mietwagen bei Buchung über das Internet teilweise sind. Kreta. Kleinwagen für eine Woche im September ab 131,39 Euro. Mallorca. Eine Woche im Oktober ab 91,21 Euro. Mailand Ende August. Kleinwagen ab 122,85 Euro Miami, die Woche. Kompaktwagen für eine Woche im Oktober ab 133 Euro. Wenn ich die Vermieter sehe, für die ist es ein sehr, sehr hartes Geschäft, wo am Ende des Jahres wahrscheinlich 1% mehr oder weniger Auslastung wichtig ist, dass sie überhaupt Geld verdient haben oder nicht. Knapp ist es bei allen. In unserem Geschäft zum Beispiel jetzt als Broker, wenn Sie jetzt an eine USA-Buchung denken, wir bieten Ihnen den Wagen ja in Euro an, den Sie heute von mir aus schon für Weihnachten mieten. Klar, da sind zum Beispiel natürlich auch Wechselkurse ein erheblicher Unsicherheitsfaktor. Und es gibt noch einen weiteren Akteur, der vom Geschäft mit den Mietautos profitiert. Klar, die Autohersteller. Ein Grund, warum die Autohersteller mit uns zusammenarbeiten, ist das, was Hersteller und wir die bezahlte Probefahrt nennen. Wir setzen ja unglaublich viele Kunden in neue Fahrzeugmodelle der Hersteller. Und jede Miete ist dann gleichzeitig eine Probefahrt genau für diesen Mieter. Sagt Sixt-Vorstand Detlef Page. Autovermietung als Plattform für bezahlte Probefahrten? Für die Hersteller war das nicht immer selbstverständlich. Das habe sich in den letzten Jahren geändert, erzählt Stefan Wieber bei Ford in Köln, zuständig unter anderem für den Verkauf von Neuwagen an Autovermieter. Wir haben in der Vergangenheit die Autovermietung oft als die letzte Möglichkeit gesehen, Kapazitäten im Markt zu platzieren, die wir unterbringen mussten, und haben aber den Prozess der Vermietung und auch den Prozess des Remarketings für uns jetzt so strukturiert, dass es durchaus eine profitable und darüber hinaus interessantes Geschäftsmodell geworden ist. Das ist nicht der einzige Grund, warum die Hersteller froh sind, Autos an die Vermieter verkaufen zu können. Darüber hinaus muss man natürlich sehen, dass die Autovermietung für uns eine Möglichkeit bietet, Kapazitätsspitzen oder Kapazitätsunterauslastung zu kompensieren. Denn die Vermieter sind relativ flexibel, haben also die Möglichkeit, auch mal ein Fahrzeug einen Monat länger laufen zu lassen oder ein Fahrzeug nach einer kürzeren Laufzeit zurückzugeben und uns damit die Möglichkeit zu geben, neue Fahrzeuge einzusteuern. Auch solche Details werden in den Verträgen zwischen Autoherstellern und Vermietern festgelegt. Und was mit den Autos nach ihrer Zeit als Mietwagen passiert. Die meisten Autos gehen nämlich hinterher zurück an die Hersteller, sagt Sixtmann Detlef Page. Immer mehr Endverbraucher kaufen junge Gebrauchtwagen anstelle von Neufahrzeugen. Und dieses Geschäft will der Hersteller in seiner Hand, unter seiner Kontrolle behalten. Unter anderem deshalb schließt er mit uns Rückkaufverträge ab. Das heißt, wir geben unsere Fahrzeuge nach Gebrauch als Mietwagen an die Hersteller zurück. Und der Hersteller vermarktet diese Fahrzeuge über seinen Handel an Endverbraucher. So geht das heute. Früher war das noch anders. Da haben die Vermieter die Autos mit hohen Rabatten gekauft und nach einem halben Jahr oder einem Jahr verhältnismäßig billig an Endkunden verkauft. Diesen Markt wollen die Hersteller heute gerne selber kontrollieren. Das hat auch Einfluss auf die Ausstattung der Mietwagen. Über die entscheidet nämlich im Wesentlichen der Hersteller und nicht der Vermieter. Im Detail unterscheiden sich die Verträge zwischen Autoherstellern und Vermietern natürlich. Die Eckpunkte sind sich aber immer ähnlich. Typischerweise darf ein Vermieter einen Wagen für höchstens 20 bis 25.000 Kilometer nutzen, und zwar bis zu 6 Monate lang, sagt Europcar-Chef Jan-Peter Ellerbrock. Wenn wir sie kaufen, wird im Prinzip schon eine Rückkaufgarantie, wir nennen das fachintern Buyback, abgeschlossen. Das bedeutet, es wird ein fester Zeitpunkt, eine Kilometerlaufleistung vereinbart, also mit welchen Features das Fahrzeug dann wieder zurückläuft, um dann eben in der internen Vermarktung des jeweiligen Herstellers dann wieder Zulauf zu finden. Auch das ist wieder ein gigantisches Geschäft. Der allergrößte Teil der gut 320.000 Mietwagen, die in Deutschland pro Jahr zugelassen werden, landet so als Jahreswagen oder junger Gebrauchter letztendlich in den Händen privater Autokäufer. Auch für die Hersteller ist das ein bedeutender Markt, sagt Stefan Wieber von Ford. Das gesamte Vermietgeschäft in diesem Jahr wird ungefähr 45.000 Fahrzeuge betragen. Damit macht das ca. 15% unserer Gesamtzulassungen aus. 11. Juni 2012, Köln. Kilometerstand 11.050. Unser schwarzer Golf hat inzwischen einiges von Deutschland gesehen. In Köln wird er mehrmals vermietet, bis schließlich ein Kunde mit ihm zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fährt. 12. Juli 2012, Düsseldorf Hauptbahnhof. Kilometerstand 11.950. Einen Monat lang ist das Auto an Rhein und Ruhr unterwegs. Von Düsseldorf nach Hattingen. Dort wird es wieder mehrmals vermietet und schließlich wieder nach Düsseldorf. 1. August 2012, Düsseldorf Flughafen. Kilometerstand 12.330. Okay, let's go. Amerikanische Touristen mieten den Wagen für eine Einwegmiete. Ziel, die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Die Beteiligten im Mietwagengeschäft sind voneinander abhängig. Die Vermieter von den Autoherstellern und die Hersteller von den Vermietern. Früher waren die Verflechtungen noch enger. Der US-Autobauer Ford war zeitweise an Hertz beteiligt, sein Konkurrent General Motors an Avis. Und Europcar gehörte bis vor wenigen Jahren Volkswagen, bis VW seine Anteile für eine Summe von 3,3 Milliarden Euro an einen französischen Investor verkaufte. Das war 2006. Inzwischen könnte man den Eindruck gewinnen, in Wolfsburg bereue man diesen Schritt. Im Dezember 2011 kündigte der Konzern an, den Vermieter Euromobil zu übernehmen. Vorher gehörte dieser Autovermieter den VW- und Audi-Händlern, die ihren Kunden darüber Ersatzwagen verschafften, wenn der eigene PKW in der Werkstatt war. Das sei kein Strategiewechsel, man wolle vielmehr das bestehende Leasinggeschäft durch kurzfristige Mieten ergänzen, heißt es bei VW auf Anfrage. Interessant auch eine weitere Passage in der damaligen Mitteilung von VW. Zitat: Langfristig ist die Integration von Euromobil in das strategische Geschäftsfeld Neue Mobilität vorgesehen. Das Geschäftsfeld Neue Mobilität. In diesem Bereich fällt auch Quickcar, ein Carsharing-Angebot, das VW 2011 in Hannover gestartet hat. Carsharing, auch eine Art von Autovermietung, nur eben auf eine wesentlich kürzere Mietdauer ausgelegt. Schon seit fast 3 Jahrzehnten gibt es diese Angebote. Lange blieb es dabei. Eine gute Idee. Der Durchbruch blieb aus. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Mehr als 220.000 Nutzer registrierte der Bundesverband Carsharing zu Beginn des Jahres 2012. Tendenz deutlich steigend, auch durch die neuen Angebote, die 2011 in mehreren deutschen Städten gestartet sind. In Rot wird mir hier mein Standort angezeigt und die blauen Pfeile, die ich jetzt hier sehen kann, sind die Autos, die in der Nähe sind. Michael Metzdorf ist in Düsseldorf auf der Suche nach einem freien Auto. Per Smartphone lässt er sich Fahrzeuge in seiner Nähe anzeigen. Jetzt wähle ich zum Beispiel hier den Wagen aus, dann wird mir angezeigt, das ist Mini Cooper Mareike. Die ist 210 Meter, ca. 3 Minuten von mir entfernt. Bislang war es eigentlich immer so, dass ich innerhalb von 5 Minuten maximal, meistens noch weniger, ein Auto gefunden hatte. Dann klicke ich auf Jetzt buchen und dann kann ich mir für 15 Minuten das Auto registrieren und dann habe ich Zeit in Ruhe hinzulaufen. Der Mini namens Mareike gehört zum Fuhrpark von DriveNow, einem Carsharing-Anbieter, der im Juni 2011 in München gestartet ist. Im September kam Berlin dazu. Düsseldorf ist seit Januar 2012 ebenfalls DriveNow-Stadt. Köln folgt im September. Der Unterschied zum klassischen Carsharing? DriveNow ist ein voll flexibles Carsharing. Das heißt, ich habe keine festen Stationen mehr. Das heißt, ich kann mit dem Fahrzeug überall dort losfahren, wo ich das möchte. Das heißt, wo ich das Fahrzeug finde und kann es auch überall in der Stadt wieder stehen lassen. Also das heißt, an meinem Zielort einfach abstellen und dann das Fahrzeug verlassen und die Buchung beenden. Sagt Andreas Kottmann, der Geschäftsführer von DriveNow. Hinter dem neuen Anbieter stecken zwei große Konzerne. Der Autovermieter Sixt und der Autohersteller BMW samt seiner Tochter Mini. Die beiden haben sich bei DriveNow zusammengetan, sind aber nicht die einzigen mit einem derartigen Angebot. Mit Car2Go ist auch der Autohersteller Daimler in dieses Geschäftsfeld eingestiegen und vermietet gemeinsam mit seinem Partner Europcar in mehreren europäischen Städten zwei Sitzer seiner Kleinwagenmarke Smart. Auch Car2Go vermietet Carsharing-Autos in Düsseldorf, ebenso wie der Konkurrent DriveNow. Das Prinzip ist ähnlich. Über Internet oder Smartphone ein freies Auto suchen, reservieren und mit einem Chip, der bei der Registrierung auf den Führerschein aufgeklebt wird, das Auto öffnen, so wie es Michael Metzdorf in Düsseldorf macht. Er hat seinen Mini inzwischen erreicht. Also ich halte meinen Führerschein jetzt an die Windschutzscheibe und jetzt ist das Auto schon offen. Jetzt können wir uns reinsetzen. Okay, wenn ich in dem Auto sitze, werde ich schon begrüßt. Dann klicke ich auf Buchen starten. Das Auto geht ganz einfach an mit einem Start-Stopp-Knopf, weil es ja keinen Schlüssel gibt. Und dann klicke ich drauf und jetzt ist es an. Die Fahrt kann beginnen. Wenn er sein Ziel erreicht hat, wird Michael Metzdorf den Mini irgendwo im Düsseldorfer Stadtgebiet auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen, die Buchung beenden, aussteigen, den Chip auf seinem Führerschein wieder vor die Windschutzscheibe halten und das Auto wird sich verriegeln. Die Autohersteller haben damit ein weiteres Geschäftsfeld aufgetan, gemeinsam mit den Vermietern. August 2012, Kopenhagen. Kilometerstand 13.100. Hi, I'd like to return the car. Hi, was everything okay? Yes, everything was fine. Die amerikanischen Touristen haben das Auto in Dänemark abgegeben. Jetzt heißt es warten. Wenn sich innerhalb von 3 Tagen kein Kunde findet, der mit dem Auto nach Deutschland fahren will, muss es per Transporter oder von einem Fahrer zurückgebracht werden. 5. August, Kopenhagen. Ein Mieter ist gefunden. Ein deutscher Kunde fährt mit dem Golf nach Hamburg und gibt ihn am dortigen Flughafen zurück. Irgendwann geht die Zeit als Mietwagen für ein Auto zu Ende. In der Regel etwa nach einem halben Jahr. Sie haben erste Schrammen abbekommen, vielleicht auch die ein oder andere Beule. Vom Hersteller gehen die gebrauchten Mietautos dann weiter an die Händler, die sie verkaufen. Jeder Autohersteller handhabt das etwas anders. Bei Ford beispielsweise werden die Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen versteigert, erzählt Flottenkundenmanager Stefan Wieber. Gemeinsam mit einem Auktionspartner haben wir alle 2 Wochen Auktionen dieser Fahrzeuge und das sind insgesamt fast 35.000 Fahrzeuge, die wir auf diesem Weg sozusagen unseren Händlern dort wieder zuführen und die dann über unser deutsches Händlernetz an Endkunden verkauft werden, ehemalige Vermietfahrzeuge. Konkret heißt das, die Fahrzeuge werden zu einem Großteil nach Neuss gebracht. Dort im Hafengelände sitzt der Autovermarkter BCA, der europaweit jedes Jahr mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge vermarktet. Heute stehen insgesamt rund 1.500 Autos auf dem riesigen Gelände. 300 davon versteigert BCA heute im Auftrag von Ford an Ford Vertragshändler. Im Minutentakt gehen die Autos weg, fast alles ehemalige Mietautos. Ein paar Händler sitzen in der Halle, heben den Finger oder geben dem Auktionator Zeichen, wenn sie ein Gebot abgeben möchten. Andere beobachten die Versteigerung im Internet. Auch darüber können sie mitbieten. Der größte Teil der 300 Fahrzeuge wird heute verkauft. Die übrigen bekommen bald eine neue Chance. Vielleicht schon bei der nächsten Auktion in 2 Wochen. August 2012. Hamburg Flughafen. Kilometerstand 13.700. Ein paar Kilometer könnte der Wagen noch gefahren werden. Noch steht die vereinbarte maximale Kilometerzahl nicht auf dem Tacho. Vereinbart war aber auch, dass das Auto höchstens ein halbes Jahr in der Vermietung bleibt. Und das ist jetzt um. Ein Transporter holt den Golf ab und bringt ihn nach Ellerau bei Hamburg. 8. August 2012, Ellerau. Das Kennzeichen wird entfernt, das Fahrzeug abgemeldet und der Innenraum gereinigt. 9. August 2012, Ellerau. Alle Unterlagen werden fertig gemacht. Das Auto wird wieder auf einen Transporter verladen. 10. August 2012, Rieden, nordöstlich von Osnabrück. Unser schwarzer Golf ist zurück beim Hersteller. Wahrscheinlich findet er schon bald einen neuen Eigentümer, der ihn als jungen Gebrauchtwagen bei einem VW-Händler kauft. Seine Zeit als Mietwagen ist jedenfalls endgültig vorbei. Viele mischen mit im Geschäft mit den Mietautos. Und alle verdienen nur, solange die Kunden kommen. Wenn sie zum Beispiel durch eine Wirtschaftskrise wegbleiben, brechen bei allen Beteiligten die Gewinne ein. Oder auch wenn der Benzinpreis so stark steigt, dass Autofahren zu teuer wird. Sixt-Vorstand Detlef Petsch sieht darin allerdings keine wirklich ernstzunehmende Gefahr. Der immer steigende Benzinpreis hat ja nicht dazu geführt, dass weniger Auto gefahren wird und natürlich auch nicht, dass weniger Autos gemietet werden. Insofern ist der Ölpreis, glaube ich, kein sehr kurzfristiges und aktuelles Risiko, es sei denn, er explodiert so stark, dass Autofahren sich insgesamt nicht mehr rentiert. Das könnte dann auch Einfluss auf die Autovermietung haben. Damit rechne ich aber in absehbarer Zeit nicht. Und auch neue Angebote, wie zum Beispiel Carsharing, werden das Kerngeschäft der Autovermieter vielleicht verändern, aber niemals bedrohen, meint Europcar-Deutschland-Chef Jan-Peter Ellerbrock. Das klassische Autovermietung, ich habe eine Station, ein Auto, ein LKW, das wird sicherlich auch in 5 oder 10 Jahren noch geben. Aber es wird eben darüber neue Mobilitätsangebote geben müssen. Und wenn einem das gelingt, dann glaube ich, sind es Herausforderungen, aber auch Riesenchancen. Und darauf muss man halt nur die richtigen Antworten entsprechend haben. Die Branche wird sich weiter verändern, sich neu erfinden. Dass sie das Zeug dazu hat, das hat sie in den letzten Jahren ausreichend bewiesen. Autoschieber. Das Geschäft mit den Mietwagen. Ein Feature von Frank Wörner. Es sprachen Hendrik Stickan, Claudia Matschulla, Volker Risch, Jessica Walter-Gaburi, Emanuel Zimmermann, Daniela Bette und Ralf Peters. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.